Schon live auf der Time Warp 2002 in Mannheim in der, auf dem Maimarkt-Gelände. Ich habe jetzt den nächsten Top-Act neben mir stehen. Hi Chris. Hallo, hallo. Also für alle, die es nicht wissen, Chris Liebing steht neben mir. Du hast gleich dein Set noch direkt vor dir und hast schon mal in die Menge reingeguckt? Ich habe schon in die Menge reingeguckt, bin absolut begeistert, was hier los ist. Unglaublich. Ich habe echt den Eindruck, dass es dieses Jahr noch eine Steigerung zum letzten Jahr gab auf der Time Warp. Hast du auch den Eindruck? Diesen Eindruck habe ich auch. Alleine dadurch, dass wir eigentlich mit in Anführungszeichen unsere Musikrichtung zwei Floors beschallen, was ja letztes Jahr nur ein Floor war. Und das ist wohl auch ein Anzeichen für die Entwicklung der generellen Musikrichtung momentan. Und ich habe gerade gesehen, auf beiden Floors ist es unglaublich. Also auf dem einen hat gerade noch Rush gespielt, auf dem anderen hat Adam Beyer angefangen. Was will man mehr? Also Rush und Adam Beyer richtig hammerhart. Ich war vorhin auch oben, also echt der Hammer. Du hast es gerade eben angesprochen, unsere Musikrichtung. Also ich lege auch den Style auf und werde dafür manchmal richtig böse angegriffen dafür. Auch wegen dem Begriff Schranz und so weiter und so fort. Ich meine, du und ich, wir wissen, wo der Begriff herkommt. Wir kaufen, also oder du hast teilweise den gleichen Plattenladen eingekauft. Klär doch mal die Leute auf, denn mir glaubt das keiner. Okay, ich kläre jetzt die Leute endgültig auf. auf. Ich stand 1995, das muss ungefähr 95 gewesen sein, mit einem Kumpel zusammen in einem Plattenladen in Frankfurt und wir haben versucht, die Musik zu beschreiben oder gewisse Sounds eher zu beschreiben, die in diversen Stücken drin ist, die ich oft spiele oder die ich auch versucht habe, damals selber zu produzieren. Und ich versuche es heute immer noch, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Jedenfalls kamen wir über Schredder auf Schranz dann irgendwie, keine Ahnung, mittags, wir standen da, die Sonne hat geschienen. Jedenfalls eine Woche später komme ich zurück in den Laden und dann hatte der Plattenladenbesitzer sogar ein Fach aufgemacht, wo er Schranz draufgeschrieben hat, mehrere Platten von mir auch reingestellt und alles Mögliche. Und somit hatte das seinen Anfang gefunden. Ich habe damit aber eigentlich nur gewisse Sounds damit beschrieben. Es hat sich absolut selbstständig weiterentwickelt, ja. Und inzwischen sind so viele Diskussionen entbrannt darüber, wo ich auch viele Sachen höre, die falsch interpretiert werden mittlerweile. Aber ich generell stehe ich immer noch dazu, was ich damals gesagt habe, zu dem Begriff auch. Und ich finde es auch absolut gut, wenn jemand diesen Begriff für sich, für seine Musik, um die Beschreibung seiner Musikrichtung oder seine Vorlieben für Musik, also wenn er diesen Begriff dafür benutzt. Und ich habe sogar auf meiner Webseite jetzt inzwischen, weil ein anderes Magazin, was wir auch alle kennen, irgendwelchen Unsinn momentan über mich berichtet hat und auch über das Wort berichtet hat, habe ich sogar ein Statement auf meine Webseite gesetzt und vielleicht könnt ihr das mal auschecken. Also ich habe das Statement auch schon weitergeleitet, habe einen Link auf unserer Homepage. Deswegen, weil ich habe wirklich also mehr als 500 Klicks schon bekommen, wo die Leute gesagt haben, Falk, erzähl keinen Blödsinn. Aber jetzt habt ihr es persönlich von dem Mann persönlich gehört. Ich erzähle euch keinen Scheiß. Ihr könnt mir auch mal was glauben. Okay, wie bezeichnest du denn die Musik selber? Techno. Genau. Ich bin ganz einfach, für mich ist das alles Techno und für mich sind alles Unterbegriffe irgendwie. Ich spiel minimaleres Zeug, ich spiele krassere Sachen, ich spiele grundsätzlich kann ich das nur Techno nennen eigentlich. Genau, der Überbegriff und den gibt es ja auch schon wirklich etliche Jahre, den gibt es nicht erst seit 2-3 Jahren, den gibt es schon ewig und du bist ja auch schon von Anfang an mit dabei. Du bist auch ziemlich viel beschäftigt, wo bist du diesen Sommer überall zu sehen? Weißt du das schon so auswendig? Oh, ich glaube, es ist leichter für mich zu sagen, wenn ich jetzt sage, wo ich nicht bin. Also obwohl das jetzt nicht blöd klingen soll, das soll jetzt echt nicht blöd klingen, aber ich glaube, ich nehme diesen Sommer in Deutschland alle großen Events bis auf Sonne, Mond und Sterne mit. Also er ist überall. Am besten checkt ihr das aber über die Webseite aus. Wo können die Leute das am besten nachlesen? Am besten auf www.cl-rec.com. Das ist jetzt meine offizielle Seite, wo ich es nach 2 Jahren Under Construction endlich mal geschafft habe, eine Seite auf die Beine zu stellen. Aber es stehen definitiv die richtigen Dates dort drin. Und wer definitiv wissen will, wo ich bin, der sollte da auf die Dates gehen und kann vielleicht auch einen kleinen netten Gruß im Guestbook hinterlassen. Das ist ja dein eigenes Label, CL Records, ne? Genau. Hast du, welche Releases hast du jetzt gerade so? Und du machst ja auch mehrere Projekte und machst du ja auch mit. Also ich habe ja eigentlich, ist es ein Dachverband für 4 Labels, die ich betreibe. Und momentan aktuell kommt raus Stigmata Nummer 8. Dann erwarte ich jetzt demnächst die CL Retry Nummer 5. Welche geremixt wird von Marco Carola und Ben Sims und The Advent. Also ich weiß noch nicht, welchen von den Tri-Tracks. Ich bringe ja immer nur 2 raus. Der eine kommt dann auf die 6 natürlich drauf. Und so geht es immer weiter. Also CL Retry steht dafür, dass wir Remixe machen lassen von den Originaltracks, die auf CLR rauskommen, beziehungsweise das mache. Und dann habe ich auch noch eine Tour, die jetzt kommt im Mai. Oh, erzähl mal. Und zwar ist da Adam Beyer dabei, SpeeDJ Live, Gaetano Parisius, Steve Rachmat und ich. Und das Schöne daran ist, dass wir haben das Retry Tour genannt, weil wir versuchen uns gegenseitig miteinander zu spielen. Das heißt, wir haben 4 Plattenspieler, 2 Mischpulte und wir spielen permanent zusammen den ganzen Abend eigentlich, was wiederum was ganz Neues vorbringt, weißt du? Wird das dann so eine Art Battle? Und das ist so eine Art, nicht unbedingt Battle, es ist eine Art Miteinander und so alle halbe Stunde wechseln wir uns, weil es ist echt sehr anstrengend und du musst nach einer halben Stunde schon mal wieder eine halbe Stunde Pause machen. Das heißt, immer 2 sind gleichzeitig am Auflegen und wir wechseln immer so einen fliegenden Wechsel durch. Ist unglaublich lustig. Also hört sich ziemlich interessant an. Wo das Ganze stattfindet, kann man auf der Webseite nachlesen, oder? Natürlich, ja. Alles klar, also jetzt habt ihr alle Infos weit bekommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für die laufende Saison und dir jetzt gleich viel Spaß beim Auflegen. Ja, ich freue mich drauf. Down. Now. Thank you. Bereich live von der Time Bomb 2002 auf dem Maimarktgelände in Mannheim. Also man findet hier nicht nur DJ-Floors bzw. Floors, wo aufgelegt wird oder live performt wird. Nein, also ich bin jetzt mal auf dem Gelände rumgelaufen und habe gedacht, jetzt guckst du mal an, was so drumherum ist. Also man kann ziemlich viele Sachen kaufen hier. Nicht nur essen und trinken, sondern auch Outfits oder irgendwelche Accessoires eben für die Techno-Partys. Und dann bin ich hier in eine Halle reingelaufen, ist ungefähr so groß wie eine Sporthalle. Ziemlich dunkel das Ganze und denke mir, gar keine Musik. Aber rundherum überall Bildleinwände, Großbildprojektoren sozusagen und alles so richtig spacige Bilder. Und überall die liegen die Leute rum, erzählen, was weiß ich, was hier alles machen, ruhen sich aus, chillen, auf gut Deutsch gesagt. Und jetzt bin ich mal zu den Machern sozusagen Backstage gegangen, was denn hier eigentlich los ist. Also, hi erstmal. Hallo. Welche Firma seid ihr, beziehungsweise wer seid ihr überhaupt? Was macht ihr hier? Installiert ist das Ganze von Visuart und der hat die ganze Anlage aufgebaut und dafür gesorgt, dass die Bilder drauf kommen. Was ist das Ziel jetzt von diesem Floor sozusagen, wo keine Musik kommt? Was ist das Ziel? Keine Musik ist deswegen, weil es ein Zelt ist, wegen der Anwohner, wegen der Lautstärke. Das ist wohl keine Absicht, normalerweise würde sonst Chill-Out-Sound laufen. Also soll es sozusagen eine Chill-Out-Zone auch sein hier, ja? So ist es wohl gedacht, ja. Und ich meine, wie viele Monitore sind das jetzt alleine hier in diesem Zelt? Ich habe es jetzt gar nicht gezählt. Wie viele sind das hier alleine jetzt, Großbildprojektoren? Vier auf jeder Seite, zwei vorne. Aha, also 10 Stück dann praktisch. Und ihr arbeitet hier richtig so mit Computeranimationen, Videogeräten, Projektoren und so weiter. Macht ihr das jetzt, jetzt nur hier in Mannheim oder wo macht ihr das sonst noch so? Nee, wo auch immer, deutschlandweit, ist auch schon auf Ibiza gewesen. Hauptsächlich natürlich so bei Techno-Veranstaltungen, hast du mir vorhin schon gesagt. Ja, genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal mehr über euch erfahren möchte, gibt es natürlich auch eine Website über eure Firma. Wie lautet denn die Adresse? Ganz einfach zu merken, visuart.net. www.visuart.net. Ziemlich einfach. Wo seid ihr als nächstes zu sehen? Das kann ich dir nicht sagen. Ja, jetzt habe ich dich erwischt. Okay, euch noch viel Spaß hier beim Chillen, auf so gut Deutsch gesagt. Und man hört oder sieht sich irgendwo wieder. schon live auf der Time Warp 2002 in Mannheim auf dem Maimarkt-Gelände. Es gibt ja nicht nur DJs hier auf der Time Warp 2002 oder